Aber dann kostet es trotzdem 50 Euro. Okay. Ja. Schnell! Sag ihr blind! Habt ihr es doch immer nicht erkannt? Es gibt ja gerade eine tolle Ratze in diesem Land. Diese Mann sagt so die faschisten Männer. Hallo Mann! Und ich hab keinen Bock auf Schatz und keinen Bock auf Schatz. Denn ich bin für das Beste, weil ich nicht bin. Und ich bin Nummer 22 von Chinamann. Und ich kauf mein Grab von China und das Männer. Und ich hab keinen Bock auf Schatz und keinen Bock auf Schatz. Ich bin nur bei dir und alle hier den Verstand. Wenn ich schaue und zieh die Köpfe wieder aus dem Sand. Oder wollt ihr dort hin, wo wir vor dem Platz wohl einmal waren? Wenn ich mal aufstehe und das Wetter mal und einfach Schwarz! Und sein, weil er gerade gerade Schwarz! Und sein, weil er gerade gerade einfach Und sein, weil er gerade gerade Schwarz! Aber du weißt doch, ich bin's einfach nicht. Schwarz!